Erster der Engel weckte mich auf. Ich fühlte mich wie nach dem Schlaf. Zweiter er fragte, was siehst du? Ich sah einen goldenen Leuchter mit 7 Lampen. Oben war ein Ölbehälter. Dritter neben dem Leuchter standen 2 Ölbäume. Einer war rechts und einer links. Vierter ich fragte den Engel, mein Herr, was bedeuten diese Dinge? Fünfter der Engel fragte, weißt du das nicht? Ich antwortete, nein, mein Herr. Sechster Gott sagt zu Serubabel, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist. Siebter ein großer Berg wird vor Serubabel flach. Alle rufen, wie schön. Achter dann sprach Gott wieder zu mir. Neunter Serubabel hat den Tempel begonnen. Er wird das Haus auch fertig bauen. Zehnter die Menschen freuen sich über Serubabels Arbeit. Gott sieht alles auf der Erde. Elfter ich fragte, was bedeuten die 2 Ölbäume am Leuchter? Zwölfter ich fragte, was bedeuten die Zweige mit dem goldenen Öl? Dreizehnter der Engel fragte, weißt du das nicht? Ich antwortete, nein, mein Herr. Vierzehnter er sagte, das sind 2 Diener für den Herrn der Welt.